Als Rosa zum ersten Mal schwanger war und um sie herum große Besorgnis herrschte, ob ihre labile Gesundheit den Strapazen einer Schwangerschaft gewachsen sei, wirkte ihr Vater so lange auf Martel ein, bis sie sich bereit erklärte, in den Sommerferien nach Herzogenaurach zu fahren, um der Schwester im Haushalt zu helfen. Sie putzte, wusch, bügelte, kochte von früh bis spät. Sie strickte Babykleidung, erledigte sämtliche Einkäufe und bereitete Mahlzeiten für die Zeit nach ihrer Abreise vor, die Rosa dann nur noch aus der Kammer holen und aufwärmen musste. Später beschwerte sie sich bei mir über die Einsätze als Haushaltshilfe, denn dem ersten folgten noch einige. »Stell dir das mal vor, ich arbeite das ganze Jahr hart in der Schule und anstatt mich in der Ferie auszuruhen, werde ich abkommandiert zum Rosa.« Dunkel konnte ich mich daran erinnern, wie meine Mutter auf der Couch gelegen und Martel auf Staubwölkchen auf dem Fenstersims hingewiesen hatte. Nur machte Martel auf mich immer den Eindruck, sich um die Hausarbeit geradezu zu reißen. Sie kam der Rolle des Faktotums so bereitwillig entgegen, dass es meiner Mutter ausgesprochen leicht fiel, sie als solches zu behandeln. »Ursi, was heißt Gerisse? Deine Mutter rührt kei Finger. Du gibst kei geregelt Mahlzeit und kei Ordnung.« Ich zählte die warmen Mahlzeiten auf, die ich bei meinen letzten Besuchen in Herzogenaurach zu essen bekommen hatte. Ich schilderte meiner Tante den gepflegten Zustand von Küche und Badezimmer im Haus meiner Eltern. Sie schwieg und schüttelte sorgenvoll den Kopf. »Ich weiß nicht«, murmelte sie vor sich hin. »Ich muss doch einmal wieder hin. Das Rosa kommt ja allein nicht zurecht.« Tante Martels Geschichte lässt sich in zwei Versionen erzählen, die beide, je nach Betrachtungsweise, zutreffen. Vielleicht liegt darin ihr eigentliches Lebensrätsel. In der einen Version ist sie die immerhin Angestellte, die am Rockzipfel der Eltern hängt, sich selbst geringschätzt und beim Betreten eines Restaurants automatisch den Tisch in der hintersten Ecke ansteuert, von dem sie glaubt, er sei nicht für bessere Leute reserviert. Mich regte diese Bescheidenheit furchtbar auf. Ich hielt sie für eine vermurkste Form zur Schau gestellter kleinbürgerlicher Selbstgefälligkeit. Es war ein Dauerstreitpunkt zwischen uns. Einmal zwang ich sie regelrecht, sich im Restaurant an einen Fensterplatz zu setzen und drohte ihr, entweder hier oder ich verließe auf der Stelle das Lokal. Als die Kellnerin kam und meine Tante ansetzte, sich für unsere anmaßende Platzwahl entschuldigen zu wollen, fiel ich ihr so herrisch ins Wort, dass sie wie ein Kind zusammenzuckte und mir die ganze Mahlzeit über mit eingezogenem Kopf gegenüber saß. In der anderen Version ist meine Tante eine eigenständige, ihren Schwestern in vieler Hinsicht weit überlegene Frau. Sie war die einzige in ihrer Familie, die einen Führerschein machte und sich ein Auto kaufte, schon in den 50er Jahren. Weder meine Mutter noch Bärbel hatten die geringste Ahnung, was mit Wörtern wie Gangschaltung, Getriebe oder Ölwechsel gemeint ist. Über Autos wussten sie nur, dass man auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und sich vom Ehemann herumfahren lassen kann. Weder meine Mutter noch Bärbel betraten je ein Geldinstitut. Sie füllten in ihrem ganzen Leben keinen Überweisungsschein aus, vom Umgang mit einer EC-Karte ganz zu schweigen. Hätte man ihnen eine Steuererklärung oder einen Versicherungsantrag vorgelegt, wären sie über die Angabe ihres Geburtsdatums und ihrer Postadresse nicht hinausgekommen. All diese Sachen erledigte meine Tante allein. In der Existenz ihrer Schwestern gab es, streng betrachtet, etwas Infantiles. Nicht, weil sie keiner beruflichen Tätigkeit nachgingen, sondern weil sie sich für die bürokratischen und wirtschaftlichen Aspekte ihrer Existenz überhaupt nicht interessierten und es als selbstverständlich erachteten, die Verantwortung dafür abzugeben. Irgendjemand würde die Korrespondenz mit der Krankenkasse schon abwickeln. Irgendjemand bei der zuständigen Firma anrufen, wenn sich unter dem Heizkörper im Wohnzimmer eine Wasserlache bildete. Sie taten es nicht. Meine Tante blätterte in ihrem Adressbuch zum Buchstaben H, griff zum Telefonhörer und vereinbarte einen Termin mit dem Heizungsinstallateur. Die Erwachsenheit, die heute als Voraussetzung eines emanzipierten Frauenlebens gilt, besaß sie, die Junggesellen aus einer pfälzischen Kleinstadt, schon zu einer Zeit, als viele deutsche Hausfrauen nicht einmal ein eigenes Bankkonto hatten. Was habe ich nicht alles versucht, um ihr das zu verdeutlichen und sie aus dem eisernen Griff der Schwesternrivalität zu lösen? »Tante«, beschwor ich sie, Sei doch mal objektiv. Rosa hat nie in ihrem Leben das Meer gesehen. Du schon. Aber was auch immer ich sagte, es klang, als wolle ich sie trösten und hielte sie folglich für bemitleidenswert. Und war es nicht tatsächlich so? Hielt ich insgeheim die Version, die meine Tante als einen verschatteten Menschen darstellt, nicht doch für die entscheidende, weil sie ihr Selbstbild wiedergab und somit mehr seelische Wahrheit enthielt? Weil der Verzicht auf eine eigene Familie kaum wettzumachen ist, durch Reisen ans Mittelmeer, durch ein selbstverdientes Monatsgehalt und einen Bücherschrank, in dem sich historische Biografien, Romane von Max Frisch und John Steinbeck und Erstausgaben der Rowohlt-Taschenbücher fanden. Wenn es um Literatur ging, war Tante Martel kein bisschen prüde. An den skandalösen Passagen der Blechtrommel von Günter Grass hatte sie nichts auszusetzen. »Wem das net gefällt, muss die Finger weglasse von alle Geschichte aus dem alten Rom.« Meine Mutter hatte nur irgendwo gehört, dass es sich um ein schweinisches Buch handle. Als Beleg ihres Urteils genügten ihr der wilde Zigeunerblick des Autors und sein unappetitlicher Schnurrbart. Bärbel hätte weder mit seinem Namen noch mit dem Titel des Romans etwas anzufangen gewusst. Ereignisse des öffentlichen Lebens drangen kaum zu ihr vor. In fast allem, was sich außerhalb ihrer persönlichen Sphäre abspielte, sah Bärbel eine Bedrohung, die unmittelbar auf sie zulief und von der sie sich abschirmen musste. Von politischen Konflikten wollte sie nichts wissen. Erst recht nichts von Kriegen, die irgendwo auf der Welt geführt wurden. Hörte sie in den Nachrichten doch einmal von einem amerikanischen Serienmörder, schrie sie auf und schlang die Arme um ihren Oberkörper, als stünde er bereits vor ihr und strecke seine Mörderhände nach ihrer Gurgel aus. Ihr zu erklären, AIDS stelle mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit keine Gefahr für sie dar, war nahezu aussichtslos. »Ach Gott, hoffentlich passiert nix«, jammerte sie ins Telefon, als meine Mutter ihr mitteilte, ich würde demnächst im Fernsehen auftreten. Es war vollkommen unklar, was passieren sollte. Aber in Bärbels Augen führte jeder Schritt, der vom Gewohnten abwich, in namenlose Risiken. Meine Mutter sah der Fernsehübertragung des Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Literaturwettbewerbs, in dessen Jury ich berufen worden war, mit widersprüchlichen Empfindungen entgegen, deren Aufbauschung mich noch nervöser machte, als ich ohnehin schon war. Mal war sie erfüllt von Stolz, eine Tochter zu haben, die vermutlich als nächstes nach Hollywood eingeladen würde. Mal quälte sie sich mit Horrorszenen, wie ich mich im Fernsehen polternd und lärmend aufführte und die Familie blamierte. »Mach uns bitte keine Schande«, trug sie mir in seltsam offiziellem Ton auf. Zu einer sachlichen Betrachtung meiner beruflichen Angelegenheiten war allein Martel fähig. Sie behelligte mich auch nicht mit Sorgen. »Behalt die Nerve«, sagte sie, »und lass dich von nix und niemand beirre. Das ist zu schaffe.« Bevor ich zwei Schriftsteller als Kandidaten des Wettbewerbs vorschlug, schickte ich Martel deren Texte. Ich wollte wissen, was sie von ihnen hielt. Eine Woche später holte ich aus meinem Briefkasten einen Umschlag, in dem sich die Erzählungen befanden, beide akribisch durchkorrigiert. Tante Martel hatte mit Bleistift fehlende Kommata eingefügt, falsche Konjunktive mit einem Fragezeichen versehen und an den Rand Bemerkungen wie »besser wörtlich zitieren«, »zu abstrakt« oder »das sollte der Leser selbst erkennen« geschrieben. Niemand außer mir wusste, dass in Klagenfurt zwei Schriftsteller mit Preisen ausgezeichnet wurden, deren literarische Arbeiten durch die Hand einer pensionierten Lehrerin aus der Westpfalz gegangen waren. Sie besaß genügend Selbstbewusstsein, ihr Sprachgefühl mit dem professioneller Verlagslektoren zu messen. Sich gegen den Willen ihrer Schwestern einen Hund ins Haus zu holen, das wagte Tante Martel nicht. Da sie seit mehreren Jahren pensioniert war, hatte sie Zeit, sich die Fernsehausstrahlung der Lesungen und anschließenden Jurydiskussionen anzuschauen, morgens 3 Stunden, nachmittags 3 Stunden. Als einziger aus der Familie hatte ich ihr die Durchwahlnummer meines Klagenfurter Hotelzimmers gegeben, wenn auch in der sicheren Annahme, sie sei zu scheu, sie zu gebrauchen. Schon unter normalen Umständen fürchtete sie immer, im falschen Moment oder zu oft anzurufen und mich zu stören. In der Mittagspause des ersten Wettbewerbstages lag ich zitternd auf meinem Hotelbett. Vom Stress, bei dem Diskussionstempo mitzuhalten, nervlich und körperlich in einem Grad erschöpft, wie ich es niemals erwartet hätte. Ich fühlte mich komplett demoralisiert. Wenn es so weiterginge, rechnete ich mir aus, würde ich am nächsten und erst recht am übernächsten Tag als psychiatriereifes Wrack in der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises hocken. Eine Blamage für die Familie, wenn auch in anderer Weise als von meiner Mutter vorhergesehen. Da klingelte neben dem Bett das Telefon. Tante Martel stöhnte ausnahmsweise nicht. »Ussi, du machst deine Sache gut. Das ist anstrengend, ich seh's dir an. Aber du hast vernünftig Argumente und du kannst retten. So, das war's.« Am nächsten Vormittag war der von mir vorgeschlagene Schriftsteller Feridun Saimoglu mit seiner Lesung an der Reihe, dessen Text meine Tante ja kannte, jedoch nicht seine Erscheinung. Er war durchgehend schwarz gekleidet, trug einen dünnen Oberlippenbart und breite Koteletten, mehrere dicke Silberketten um den Hals und an den Fingern voluminöse Silberringe, zwei davon mit Totenköpfen. Seine Erzählung kam bei der Jury gut an und ich entspannte mich zum ersten Mal. In der Mittagspause klingelte in meinem Hotelzimmer wieder das Telefon. »Ursi«, rief Tante Martel, »dein Räuberheld war dran. Ich hab die Ache zugemacht und bloß zugehört. Der Mann hatte Chance. Ich wett mit dir, der kriegt der erste oder der zweite Preis.« Er bekam den zweiten. Den Bildungsehrgeiz, mit dem meine Mutter ihre Kinder antrieb, wandte sie keineswegs auf sich an. Das einzige Gebiet, für das sie intensiveres Interesse aufbrachte, war, abgesehen von den Geschicken europäischer Königshäuser, das Medizinische. Ich könnte nicht einmal sagen, wie sie über den Mauerfall oder die Wiener Vereinigung dachte, ob sie davon überhaupt berührt wurde. Von meinem Vater weiß ich es. Er rief mich am Nachmittag des 10. November 1989 an und teilte mir mit, er habe soeben eine Zugfahrkarte gekauft und werde um 14 Uhr am nächsten Tag am Bahnhof Zoo in Berlin eintreffen. Die Fernsehbilder reichten ihm nicht. Er wollte den wahrgewordenen Traum mit eigenen Augen sehen. Auf dem Bahnsteig begrüßte er mich kaum und stürmte mit einem kleinen Koffer in der Hand die Treppe hinunter. Er wollte auf der Stelle zum Brandenburger Tor. Als wir da waren, stellte er den Koffer ab, schaute auf die feiernden Menschengruppen und begann zu weinen. Mir war diese patriotische Aufwallung ein wenig peinlich, und er war vermutlich enttäuscht, dass seine Tochter dem deutschen Epochenereignis, von dem er nie gedacht hatte, es selbst noch erleben zu dürfen, halbherzig gegenüberstand. Abends rief meine Tante an, ließ sich erzählen, was in Berlin los war, und erkundigte sich, ob ich Lebensmittel im Haus hätte, um für meinen Vater eine anständige Mahlzeit herzurichten. Das Verhältnis meiner Mutter zu Politik und Politikern war sentimental. An Konrad Adenauer missfiel ihr die Fistelstimme, an Wehner die Schreierei, an Brandt die weiche Kontur der Physiognomie. Helmut Schmidt hielt sie für einen verkappten Diktator. Auf diesen Verdacht brachte sie seine hanseatische Zackigkeit. Von der Liebesromanze zwischen Petra Kelly und Gerd Bastian war meine Mutter so beeindruckt, dass sie zum Entsetzen meines Vaters einmal die Grünen wählte. Bärbel ging erst gar nicht zu Wahlen. Das machte ihr Mann. Ich halte es für möglich, dass Bärbel annahm, bei Wahlen habe jeder Haushalt eine Stimme. Martel war die einzige der drei Schwestern, von der ich sagen würde, sie besaß einen politisch denkenden Kopf. Sie wählte christdemokratisch aus Überzeugung. Sie war auch die einzige in ihrer Familie, die eine überregionale Tageszeitung las. Sie hatte ein Abonnement der FAZ. Wie erschöpft sie am Ende eines Tages auch war, bevor sie die Nachttischlampe ausknipste, blätterte sie im Bett wenigstens 10 Minuten durch die Zeitungsseiten. Sie leistete sich durchaus kostspielige Garderobe. Alles in allem gab Tante Martel für Kleidung vermutlich mehr Geld aus als Rosa. Allerdings war der Wert ihrer Röcke, Hosen, Blusen, Pullover und Mäntel nur für den geschulten Blick erkennbar. Anders als Rosa, die sich zumindest in jüngeren Jahren mit eng geschnittenen Röcken, goldfarbenen Gürtelschnallen, hohen Pumps und bunten Stoffmustern darum bemüht hatte, Aufsehen zu erregen, strengte sich meine Tante an, alles Auffällige zu vermeiden. In ihrem Kleiderschrank gab es kein einziges als Blickfang geeignetes Stück. Sie bevorzugte eine optisch schlichte, wenn auch qualitativ erstklassige Garderobe. Ob ein Kleidungsstück für sie in Frage kam oder nicht, entschied sich an dessen Material und seiner Verarbeitung. Auf schmeichelnde Farben kam es ihr nicht an, auf Schnitte, die ihre Körperform vorteilhaft betont hätten, noch weniger. Wenn sich meine Tante in einem Geschäft Strickjacken zeigen ließ, interessierte sie sich hauptsächlich dafür, ob sie aus reiner Schurwolle gefertigt waren oder, noch besser, aus feinster Merinowolle. Die graue, dunkelblaue oder braune Jacke, die sie dann erwarb, oft eine Nummer zu groß, hätte ein Fachmann als edle Ware klassifizieren können. Für jeden anderen handelte es sich um eine geräumige Jacke für den Hausgebrauch. Den dunkelblauen Hosenanzug von Bogner, den sie bei unserer Elsass-Tour trug, hätte sie um ein Haar nicht gekauft, weil sie die Perlmuttknöpfe des Jacketts zu knallig fand. Ich redete 10 Minuten am Telefon auf sie ein, bis sie bereit war, noch einmal in die Boutique zu gehen, den Hosenanzug trotz seines Makels zu kaufen und die hellen Perlmuttknöpfe durch dunkelblaue zu ersetzen. Am wenigsten sparte meine Tante bei Schuhen. Sie besaß sogar handgefertigte, aber kein Paar, das nicht dunkelbeige, schwarz oder braun und dessen Absatz höher als 1,5 Zentimeter gewesen wäre. Im Jargon der Modezeitschriften ließe sich der Kleidungsstil meiner Tante als dezente Eleganz bezeichnen. Sie schaffte es allerdings, die Eleganz so zum Verschwinden zu bringen, dass nur die Dezenz übrig blieb. Für mich liegt darin ein Sinnbild der 2 Versionen ihres Lebens. In ihrem handschriftlichen Testament vermachte mir meine Tante ihren gesamten Schmuck. Sie wünsche sich, hatte sie dazu geschrieben, dass er später einmal an meine Tochter weitervererbt würde. Einige ihrer Schmuckstücke kannte ich, einen Ring mit einem grünen Diamanten, eine Goldkette und eine schmale Armbanduhr, die sie trug, wenn wir ins Restaurant oder am Sonntagmorgen in die Kirche gingen. Ihre wertvollsten Stücke verwahrte sie jedoch in ihrem Bankschließfach. Als mein Bruder und ich ein paar Wochen nach ihrer Beerdigung das Schließfach öffneten, fanden wir außer Dokumenten eine kleine Plastiktüte mit Schmuck, unter anderem ein Armband in einer Art Zopfmuster. Die schräg zueinander laufenden Glieder sind zu einer Hälfte aus Gold, zur anderen aus einem Edelmetall, das ich für Silber hielt. Ich wusste sofort, dass ich dieses in seiner ornamentalen Schlichtheit wunderschöne Armband sehr oft tragen würde. Erst ein Jahr später ging ich zu einem Berliner Juwelier, um es von einem Profi begutachten zu lassen. Ich holte es aus meiner Handtasche und legte es auf den Verkaufstresen. »Oh«, sagte der Juwelier, nachdem er einen kurzen Blick darauf geworfen hatte. Er steckte sich eine kleine Lupe vor sein rechtes Auge, nahm das Armband in die Hand, führte es nah unter die Lupe, drehte es hin und her und sagte noch einmal »Oh«. Dann rief er einen Kollegen herbei, der sich in der Werkstatt hinter dem Verkaufsraum aufhielt. Er klemmte sich ebenfalls eine Lupe vors Auge und sie beugten sich zu zweit über mein Armband. Mir war in Anbetracht der Situation nicht ganz geheuer. Es soll vorkommen, dass Leute beim Juwelier von der Polizei abgeholt werden, weil sie in den Verdacht geraten sind, Hehlerware anzubieten. »Das ist echt, oder?«, fragte ich vorsichtig. »Reines Gold und Silber?« Die Juweliere schüttelten den Kopf. »Nein, nein«, sagte einer. »Das ist Gelbgold und Weißgold.« Auf die Gefahr hin, mich noch mehr zu blamieren, erkundigte ich mich nach dem Wert des einen und des anderen und erfuhr, Weißgold sei um einiges wertvoller als Gelbgold, würde aber häufig, also von Ignoranten wie mir, was der höfliche Juwelier nicht so ausdrückte, mit Silber verwechselt. »Wunderschön«, sagte der Juwelier. »Ein wunderschönes Stück. Auch der Verschluss, so wird heute kaum mehr gearbeitet. Wo haben Sie das denn her?« »Ich hätte es, erklärte ich, von meiner Tante geerbt.« »Ach«, sagte der Juwelier, »von Ihrer Tante.« Er schaute über mich hinweg, als sähe er hinter mir die Frau, deren distinguiertem Geschmack die Wahl des Armbands zu verdanken war. In seinem Blick lag Hochachtung, fast so etwas wie Verliebtheit. »Solche Kundinnen«, sagte der Blick, »die nicht für wenig Geld irgendeinen protzigen Ramsch kaufen, sondern sich ein edles Stück etwas kosten lassen, wünscht sich jeder Juwelier.« Für einen kurzen Moment schlüpfte meine Fantasie in das Bild, das er sich von der früheren Besitzerin des Armbandes zu machen schien. Zweifellos hätte es ihn erstaunt zu erfahren, genau diese Dame habe im Haushalt ihrer Schwester als Putzfrau geschuftet und in der Gastwirtschaft einer pfälzischen Kleinstadt freiwillig den ungünstigsten Tisch angesteuert. Wie unter einem sekundenschnellen Blitzlicht erkannte ich den Entwurf einer Person, strahlender, raumgreifender, gelöster als meine Tante, die sich in ihr verborgen gehalten hatte, so wie sie ihr schönstes Schmuckstück in einem Bankschließfach versteckte. Wann hatte sie es überhaupt je getragen? Für welchen Anlass könnte sie zur Stadtsparkasse gegangen sein, sich mit einem Geheimcode Zugang zum Tresorraum verschafft haben, um das Armband aus ihrem Schließfach zu nehmen und ein paar Tage später wieder zurückzubringen? Mir fällt kein solcher außerordentlicher Anlass ein. Auf Reisen nahm meine Tante das Armband sicherlich nicht mit. Und bei ihrem Fernsehauftritt trug sie es auch nicht, das weiß ich. Hatte sie es im Schließfach mit der Aussicht darauf verwahrt, dass ich sie eines Tages so sähe, wie dieser Juwelier sie sah? Auch bei Möbeln achtete meine Tante auf Qualität. Anfang der 50er Jahre trat sie ins Lehrerkollegium der Hauptschule von Zweibrücken ein. Sie war nun Beamtin, ein Status, dessen finanzielle Verlässlichkeit es ihr erlaubte, einen kleinen Kredit aufzunehmen, um sich ein Auto zu kaufen, einen VW Käfer, der später durch einen VW Golf ersetzt wurde, und sich in der Erdgeschosswohnung des Hauses ihrer Eltern einzurichten. Sie wohnten im Stockwerk darüber. Der Grundriss beider Wohnungen war identisch. Rund um ein quadratisches Entree lagen Küche, Bad und drei Zimmer, keines größer als 18 Quadratmeter. Es ist mir kaum begreiflich, wie 9 Esser um den Tisch im Wohnzimmer meiner Großeltern passten, aber wir waren, wenn die Familien zusammenkamen, tatsächlich zu 9. Meine Großeltern, ihre 3 Töchter, 2 Schwiegersöhne, mein Bruder und ich. Es muss ein ständiges Gedränge und Geschiebe mit eingezogenen Bäuchen gewesen sein. Vermutlich habe ich die Enge gar nicht empfunden, sondern es als Jüngste der Sippe genossen, mich unter dem Tisch durchzuwuseln. Die Schüsseln mit Kartoffelbergen und den riesigen Sonntagsbraten sehe ich jedoch so genau vor mir wie das Möbelensemble im altdeutschen Stil, das ein Schreiner in den 20er Jahren für meine Großeltern hergestellt hatte. Es bestand aus dem Esstisch und 6 Stühlen, die bei unseren Zusammenkünften um Küchenstühle ergänzt wurden, einer Kredenz mit verglastem Vitrinenaufsatz und einer Standuhr. Es wirkte düster und klobig, was die schwarzbraune Färbung des Eichenholzes noch verstärkte, vor allem bei der Standuhr. Sie stand wie ein finsterer Beobachter in der Ecke neben dem Fenster. Bärbel und Rosa blieben dem elterlichen Geschmack insofern treu, als sie ihre eigenen Wohnzimmer mit Möbeln im sogenannten Gelsenkirchener Barock bestückten, der heute als Inbegriff geschmackloser Spießigkeit gilt. Im Wohnzimmer von Tante Martel herrschte ein anderer Stil. Ihre Sessel, die Couch, der niedrige Couchtisch, die beiden ums Eck gestellten Schränke waren heller, leichter, moderner. Sie bestanden aus reinem Buchenholz, nicht aus billigen Furnieren. Bärbel und meine Mutter behaupteten, Martels Sessel seien Folterinstrumente, man könne darin überhaupt nicht sitzen. Sie waren an das Einsinken in dicke Polster gewöhnt, nicht an Sitzmöbel mit geraden Linien und leicht geschwungenen Armlehnen, die an das Bauhausdesign erinnerten. Als Kind machte es mir einen Heidenspaß, die Treppe im Haus meiner Großeltern hinauf und sofort wieder hinunter zu rennen, um in kurzem Zeitabstand die unterschiedlichen Interieurs und Gerüche der beiden Wohnungen auf mich wirken zu lassen. Es waren die gleichen Räume und doch ganz andere Welten. Heute frage ich mich, an welchen Vorbildern sich das Stilempfinden von Tante Martel vor einem halben Jahrhundert orientiert haben mag.